Kapitel 15 Zimmerreservierung. Hotel Pazifik, Sie sprechen mit Frau Feder. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Livschina von der Firma Teknova aus Russland. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gern 2 Einzelzimmer mit Frühstück bei Ihnen reservieren. Und zwar vom 24.10. bis zum 27.10. Ist da bei Ihnen noch etwas frei? Moment, da muss ich mal nachschauen. Vom 24.10. bis zum 27.10. Da haben wir nur noch ein Einzelzimmer frei. Ich kann Ihnen dann nur ein Einzelzimmer zu 220 Euro und ein Doppelzimmer anbieten. Kostet das denn mehr? Das Doppelzimmer kostet 20 Euro mehr pro Nacht, wenn es nur von einer Person benutzt wird, also 240 Euro. Gut, dann machen wir das. Dann geben Sie mir doch bitte noch die Namen der Gäste und Ihre E-Mail-Adresse. Das sind Frau Bonjeva und Herr Rustamov von der Firma Teknova. Und meine Mail-Adresse ist a.livschina, also livschina@teknova. Teknova mit C. .ru für Russland. Also a.livschina@teknova.ru. Ja. Also ein Einzelzimmer für 220 und ein Doppelzimmer für 240 Euro. Inklusive Frühstück für 3 Nächte vom 24.10. bis zum 27.10. Genau. Ich schicke Ihnen die Namen unserer Mitarbeiter und die genauen Daten noch einmal zu. Könnten Sie mir die Reservierung bitte auch bestätigen? Natürlich, das mache ich gleich. Vielen Dank für Ihre Reservierung und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.